von Robert Delanoff. Reminiscence, so heißt sein Klaviertrio. Wir hören das Trio con Brio aus München. Das sind Hildegard Schmid-Senninger Violine, Sabina Lehrmann Violoncello und Brigitte Breitsch am Klavier. Thank you. Thank you. Das Trio Con Brio aus München war das mit Reminiscence, Musik von Robert Delanoff für die Besetzung Klaviertrio. Weiter geht's mit dem Deutsch-Iraner Ludwig Basil. Sein Werk für Cello Solo heißt Imagini und wird gespielt von Irmingard Seemann. Thank you. Imagini, ein Werk für Violoncello Solo von Ludwig Basil. Wir hörten als Ausführende Irmingard Seemann. Ein Vokalwerk von Herbert Blendinger hören wir jetzt im Concerto Bavarese hier in Bayern 2. Nach Texten von Hermann Hesse, Else Lasker-Schüler und aus dem Hohen Lied der Liebe aus dem Alten Testament. Titel: Media in Vita, sinfonische Szenen für Soli, Chor und Orchester. Das siebensätzige Werk wird uns präsentiert von der Sopranistin Helen Donath, von dem Bassbariton Hermann Becht, außerdem zu hören der Lehrergesangsverein München und das Bayerische Staatsorchester unter Wolfgang Sawallisch. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1980. Thank you. mich hämmern diese Nacht an einem Sarg im tiefen Erdenschacht. Ich hör dich hämmern diese Nacht an einem Sarg im tiefen Erdenschacht. Im Funkenschwarm der Sonnenglut, mit all den Blumen und der Sommerlust, steh ich des Weges, Alter, nimmer satt, was soll ich in der Totenstadt? Steh ich des Weges, Alter, nimmer satt, was soll ich in der Totenstadt? Thank you. Ich wandle blühend. Thank you. Thank you.

Media in Vita, sinfonische Szenen für Soli, Chor und Orchester von Herbert Blendinger. Wir hörten Helen Donath, Sopran, Hermann Becht, Bassbariton, den Lehrergesangsverein München und das Bayerische Staatsorchester. Die Gesamtleitung hatte Wolfgang Sawallisch in dieser Aufnahme aus dem Münchner Nationaltheater aus dem Jahr 1980. Weiter geht's hier im Concerto Bavarese, jetzt mit Musik für Oboe und Streichquartett. Ein viersätziges Werk von Ernst Fienborg. Die Ausführenden sind Sebastian Ladwig, Violoncello, Jean Rieber, Viola, Volker Lotter-Moser, Violine und Matthias Simons, ebenfalls Violine. Und an der Oboe hören wir Kurt Kalmus. Thank you. Thank you. Thank you. Musik für Oboe und Streichquartett in vier Sätzen von Ernst Fienborg. Das waren Sebastian Ladwig, Violoncello, Jean Rieber, Viola, Volker Lottermoser und Matthias Simons, Violine, sowie Kurt Kalmus an der Oboe. Concerto Bavarese in Bayern 2, jetzt mit 7 Moments Musicaux von Günter Bialas für die Besetzung Violoncello und Harfe. Klaus Storck, Violoncello und Helga Storck an der Harfe. Thank you. 7 Moments Musicaux für Violoncello und Harfe von Günther Bialas. Wir hörten zum Abschluss unseres heutigen Concerto Bavarese Klaus und Helga Storck.